im Programm unserer Partei niedergelegt. Es geht um die weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft. Selbstverständlich ist dies kein Vorhaben, das binnen kurzer Zeit nach fertigen Rezepten ohne unablässige Suche nach den jeweils wichtigen Lösungen zu bewältigen wäre. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. We'll be right back. Scheiße in meinem Kreislauf. Oh Scheiße, oh Scheiße in meinem Kreislauf. Scheiße mein Kreislauf. Thank you. Mädchen an zu weinen. Machst du dein Rap, ich mach mein. Du bist anders als viel. Du bist zu cool, kapiert. Du bist von der Sekte nicht verheißt. Nicht mehr akzeptiert. Egal wie sehr du dich in den Vordergrund stellst. Wir scheißen auf dich, erlebe uns nicht auf dem Feld. Du bist anders als viel. Du bist zu cool, kapiert. Du bist von der Sekte nicht verheißt. Nicht mehr akzeptiert. Egal wie sehr du dich in den Vordergrund stellst. Wir scheißen auf dich, erlebe uns nicht auf dem Feld. Wenn ich Stress bin, dann extrem. Ich muss mich ausleben. Hinderst du mich daran, muss ich dir die Faust. Bin ich fertig mit noch ficken, halt, das würde ich nochmal bücken. AIDS kommt zum Doppelpack, wie meine Puppe und mein Sack. Du hast verkackt, du wirst nackt, im Plastik verpackt. Zünde ich dich an, du bist lebendig verbrannt. Ich scheiß auf dich, nimm dein Licht und mach dir klar, dass du nix bist. Weil du mein Arsch bist, um cool zu sein. Du kriegst einen Zug von unserer Sicht, aber nur ein klein. Denn wir nehmen dich ernst, wie das Leben des Prime. Rap ist hässlich, wie die eklige Track, Bitch. Du bist uninteressant, also kiff mich ein und vergess dich. Deiner Meinung nach muss Rap richtig sein. Machst du deinen Rap, ich mach mein. Bei dir fängt die Sonne an zu scheinen und Mädchen an zu weinen. Machst du deinen Rap, ich mach mein. machine and he's always in pajamas. Did I command with bomb your home? The Afghan women are all in a rush. Did I command with bomb your home to shave their fannies because they don't like Bush? Did I command with bomb your home? And the Cornish SAS broke down Debenham's door. Did I command with bomb your home? Hey, Mr. Taliban, hand over Bin Laden. Hey, Mr. Taliban, hand over Bin Laden. Did I command with bomb your home? Hey, Mr. Taliban, hand over Bin Laden.